Aus Anlass des 19. Jahrestages der Wahl von Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas, des 71. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas und des 90. Gründungstages des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus brachten die kongolesische Zeitung Lo Patriot, die pakistanische Election Times, die nigerianische Nigerian Observer und die kuwaitische Kuwait Times Sonderbeiträge. In der kongolesischen Zeitung Lo Patriot erschien ein Foto von Genossen Kim Jong-un.